als es währte, und nun ist's vorüber. Reiß aus dein Herz, sag, leb wohl, mein Lieber. Was hilft all dein Jammer, Leih Maria, dein Ohr mir, wenn meine Mutter selber wusste all das vor mir. Jetzt zieht die Königin in dieses London ein. Wo werden wir am Tag der Krönung sein?